Das Reisen im frühen 19. Jahrhundert darf man sich nicht zu romantisch vorstellen. Eisenbahnen gibt es keine, noch nicht, man reist in der Pferdekutsche. Die Distanzen sind überschaubar, die Geschwindigkeit ist es auch. Zeitgenössische Berichte strotzen nur so von Unfällen und Überfällen, von gebrochenen Rädern und Achsen, von alkoholseligen Kutschern, Übelkeiten, unwegsamem Gelände und zweifelhaften Reisegefährten, ja überhaupt von einer drangvollen Enge im Kutscheninneren. Ein Vergnügen ist das nicht. Trotzdem findet Schubert, wie er schreibt, im Unterwegssein selige Augenblicke, die das düstere Leben erhellen. Seien Sie herzlich begrüßt zur 11. Folge unserer Sendereihe. Grün ist alle Utopie. Schubert auf Landpartie. Und Himmel aufkränzt die poetischen Schatten. Bei ihr versteht man vielleicht nicht alles vom Text, die Stimme aber, dieses leicht glockige Seelentimbre, macht vieles wett. Die walisische Sopranistin Margaret Price mit dem Lied im Grünen. Wolfgang Sawallisch war der Pianist. Ein spätes Lied vom Sommer 1827, das Schuberts Naturbegriff und Naturempfinden recht genau beschreibt. O gerne im Grünen bin ich schon als Knabe und Jüngling gewesen und habe gelernt und geschrieben, gelesen im Horaz und Plato, dann Wieland und Kant und glühenden Herzens mich selig genannt. Im Grünen, im Grünen. So heißt es in der vorletzten Strophe. Schubert vertont das ohne größere Eintrübungen oder Schattenwürfe. Selbst am Ende, wenn der Frühling, dieser freundliche, liebliche Knabe, nicht mehr jung ist, bleibt die Musik versöhnlich. Für den Komponisten ist die Natur Fluchtpunkt und Sehnsuchtsraum von Anfang an. Raus aus der Enge der väterlichen Schulstube, raus auch aus der Stadt, die für ihn oft so leer ist an Herzlichkeit, Offenheit, an wirklichen Gedanken, an vernünftigen Worten und besonders an geistreichen Taten, wie er aus der Ferne einmal schreibt. Das heißt auch, und das ist interessant, für Schubert ist die Natur nicht, wie für viele Romantiker, der eigentliche, unverfälschte, archaische Lebensraum, sondern eine Sphäre, in der er sich geistig, kulturell, ja in einem weit gefassten Sinn vielleicht sogar politisch verwirklichen kann. Lernend, schreibend, lesend, komponierend. Dazu gehören einmal mehr seine Freunde, deren Verwandte und Bekannte. In der Natur ist Schubert nicht allein. Rund um seine zweite Reise nach Linz und Steyr im Sommer 1823 entstehen 16 deutsche Tänze, die Robert Schumann in seiner hochassoziativen Rezension als ein Gedränge von Masken, Perückenmännern, Harlekinen, Rittern und Edeldamen beschreibt. Jeder Tanz ein Charakterbild, wenn man so will. Und alles zusammen ergibt dann das Tableau einer von sich selbst zu sich selbst befreiten Gesellschaft. Es spielt Alfred Brendel. Musik, die zweifellos reisetauglich ist. Ein Flügel oder ein Klavier steht immer irgendwo herum und Noten sind rasch eingepackt. Alfred Brendel war das mit den 16 deutschen Tänzen, Opus 33, Deutschverzeichnis 783. Schubert auf Landpartie, darunter fallen im strengen Sinn hauptsächlich die Ausflüge, die er zusammen mit Kuppelwieser, Schwind, Jänger, Bauernfeld, Spaun und den anderen von Wien aus in die nähere Umgebung macht. Tagesausflüge nach Schloss Atzenbruck zum Beispiel, oft wird es dabei spät oder man muss sogar übernachten. In jedem Fall hat man es lustig, spielt Fangen oder blinde Kuh, tanzt, veranstaltet Pantomimen und Scharaden, isst und trinkt, mal unter freiem Himmel, mal drinnen. Gereist wird im sogenannten Zeisadelwagen, einem offenen Gefährt mit langen seitlichen Sitzbänken, das 10 bis 12 Personen fasst und wenig kostet. Ein Kuppelwieser Aquarell zeigt, wie man sich eine solche Droschkenpartie vorzustellen hat. Ziemlich ausgelassen und vergnügt nämlich. Die Herren stehen auf den Trittbrettern, die Damen sitzen im Wagen, Blicke und Worte fliegen hin und her. Für einmal, so scheint es, geht es den Freunden nicht um Kunst, sondern um Unterhaltung, um puren Zeitvertreib. Spaß, würde man heute dazu sagen, oder Entspannung, Entschleunigung. Was nicht heißt, dass Schubert darüber alles Poetische vergisst. Die Natur als Sinnbild der menschlichen Seele, Frühlingsglaube nach Uhland, eine historische Live-Aufnahme von 1956. Es sang Elisabeth Grümmer, es spielte Hugo Dietz. Schubert auf Landpartie. Unter den Titel dieser Sendung fallen im weniger strengen Sinn auch seine drei größeren Reisen. 1819 nach Steyr, Linz und Kremsmünster, 1823 erneut nach Linz und nach Steyr und 1825 schließlich, und das ist Schuberts längste, ausgiebigste Abwesenheit von Wien, reist er über Steyr, Gmunden, Linz und Salzburg bis nach Gastein und wieder zurück. 1827 gibt es dann noch einen etwas längeren Aufenthalt in Graz. Man kennt das von Beethoven, der sich gerne nach Baden bei Wien begibt oder nach Karlsbad. Und man kennt es vor allem von späteren Komponisten. Brahms fährt nach Altaussee, nach Tutzing oder nach Kärnten, um zu arbeiten. Und Gustav Mahlers diverse Sommerfrischen sind ohne eigens errichtete Komponierhäusel vor Ort kaum denkbar. Bei Schubert verhält sich das anders. Er bekleidet in Wien kein Amt, er braucht keine Feriendomizile, in denen er ungestört komponieren kann. Er verfolgt mit seinen Reisen und längeren Aufenthalten im Oberösterreichischen andere Ziele. Schubert will Kontakte knüpfen, er will sich bekannt machen, Aufträge akquirieren. Seine Reisen sind gewissermaßen Handelsreisen in eigener Sache. So lernt er während seines ersten Aufenthaltes in Steyr 1819 den Musikmäzen und Cellisten Silvester Paumgartner kennen, bei dem er auch wohnt. Paumgartner bestellt bei Schubert ein Werk nach dem Vorbild eines Septetts von Johann Nepomuk Hummel, das auch in einer Quintettfassung vorliegt. An dieser orientiert sich Schubert und schreibt ein Quintett für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass. Das Ganze hat 5 Sätze, sehr ungewöhnlich, aber daran ist der Auftraggeber schuld. Paumgartner nämlich wünscht sich zusätzlich einen Variationensatz über das Lied »Die Forelle« und so heißt auch das Quintett schließlich »Forellenquintett«. Schubert bedankt sich für den Auftrag, indem er das Cello, Paumgartners Instrument, wie eine Melodiestimme behandelt und singen lässt. Der erste Satz, Allegro vivace, aus dem Klavierquintett in A-Dur, Deutschverzeichnis 667. Es spielen Andras Schiff, Mitglieder des Hagen-Quartetts und der Kontrabassist Alois Posch. Thank you. Thank you. Hand aufs Herz, was ist das für eine Musik? Ein Dokument der sogenannten Krisenjahre, die Schubert um 1820 herum durchlebt, als freischaffender Künstler ohne materielle Basis, im akuten Zerwürfnis mit dem Elternhaus? Oder ist das eine Musik, die vor allem Sorglosigkeit an den Tag legt, ja vielleicht sogar eine gesteigerte Bequemlichkeit, was den Umgang mit musikalischen Problemlösungen betrifft? Das jedenfalls hat man dem Stück lange vorgeworfen. Wir hörten den Kopfsatz aus Schuberts Forellenquintett in einer Aufnahme mit Andras Schiff, Clemens, Veronika und Lukas Hagen und Alois Posch, die allesamt blutjung waren, als diese Aufnahme 1983 entstand. Die Hagens und Posch waren tatsächlich gerade einmal Anfang 20, in Schuberts Alter also, als er dieses Quintett komponiert. Der Gedanke liegt nahe. Wenn Schubert auf Reisen im Grünen selige Augenblicke erlebt, wenn er göttliche Berge und Seen sieht, dann spiegelt sich das auch in seiner Musik. Dann ist auch sie beseelt und inspiriert und gewinnt dem Dasein leuchtendere Farben ab als daheim in Wien. Nun, ganz so simpel ist es natürlich nicht. Ein Komponist ist kein Sofortverwerter, und etliche Eindrücke, die Schubert unterwegs sammelt, kommen in seiner Kunst erst viel später zum Tragen. Als Abbilder eines besseren, leichteren Lebens, ja als eine Art Trostgedächtnis. Das gilt aber auch umgekehrt und im Blick auf die besagten Krisenjahre, in die Schubert vor allem als Komponist von Klavier- und Orchesterwerken gerät. Auf beiden Feldern gibt es viel Experiment und viel Scheitern. Krise aber bedeutet nicht zwangsläufig, dass, wenn denn ein Werk gelingt, auch musikalisch nichts anderes als Krise verhandelt wird. Das ist der ambivalente Hintergrund, denke ich, vor dem man das Forellenquintett hören sollte. Als Ausdruck eines sommerlichen Glücksempfindens. Als Stolz eines jungen Komponisten über einen seiner ersten richtigen Aufträge und auch als handwerkliche Rückversicherung Schuberts bei sich selbst, dass es eben doch noch geht, das Komponieren. Mit etwas weniger experimentellem, avantgardistischem Furor, aber nicht weniger souverän. Das Finale, Allegro Giusto. Thank you. Der Schlusssatz aus Schuberts Forellenquintett, das war noch einmal die Aufnahme mit dem Pianisten Andras Schiff, mit Mitgliedern des Hagen-Quartetts und dem Kontrabassisten Alois Posch. Drei größere Reisen unternimmt Franz Schubert, wie gesagt, und jedes Mal führt ihn der Weg ins Oberösterreichische nach Linz. Warum? Hier lebt Spauns Schwager Anton Ottenwald und führt ein großes Haus, veranstaltet Konzerte, gibt Gesellschaften. Kurz, er schafft Situationen, eine Atmosphäre, in der Schubert, dem jedes Antichambrieren schwerfällt, sich einigermaßen natürlich bewegen kann. Schuberts Begleitung auf allen drei Reisen ist der Bariton Johann Michael Vogel. Und auch das hat, neben der gegenseitigen Wertschätzung und Sympathie, pragmatische Gründe. Ein Sänger ist selbst sein Instrument, er muss nichts mitschleppen. 2 Monate sind die beiden 1823 unterwegs, von Mitte Juli bis Mitte September. Über eines ihrer Konzerte in Linz bei Ottenwald schreibt Josef von Spaun in seinen Erinnerungen. Nach dem Vortrage einiger wehmütiger Lieder geriet der weibliche Teil des Auditoriums ins Heulen, sodass das Schluchzen das Konzert Vogels und Schuberts zu einem vorzeitigen Ende brachte. Erst eine gute Jause und Schuberts wie Vogels Humor brachten die Gesellschaft wieder in Ordnung. Den beiden Künstlern, die durch jene Tränen besonders geehrt waren, blieb der Tag, der erst im Mondlicht endete, unvergesslich. Welche Lieder es waren, die bezeichnenderweise gerade die anwesenden Damen so gerührt haben, wir wissen es nicht. Vielleicht waren es Lieder aus der gerade frisch komponierten schönen Müllerin, mit der Schubert Vogel früh vertraut macht. ich möchte ziehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün nicht wär, da draußen im Wald und Feld. Ich möchte die grünen Blätter alt lüften von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser all weinen ganz totenbleich, weinen ganz totenbleich. Ach grün, du böse Farbe, du, was siehst nicht eben an, so stolz, so keck, so schadenfroh, mich armen, armen weißen Mann. Ich möchte liegen vor ihrer Tür im Sturm und Regen und Schnee und singen ganz leise bei Tag und Nacht das eine Wörtchen ade. Und wenn im Wald ein Jagd und Schmalz, da klingt ihr Fensterlein. Und schaut sie auch nach mir nicht aus, darf ich doch schauen hinein. Und binde von der Stirn dir auch das grüne, grüne Band, das grüne, grüne Band. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand, zum Abschied deine Hand. Die liebe Farbe, die böse Farbe, zwei Lieder aus der schönen Müllerin, gesungen von Florian Bösch und begleitet von Malcolm Martineau. Die Farbe ist hier das Grün, das grüne Lautenband, das der Müllerbursche der Müllerin schenkt, weil sie das Grün so gern hat, aber auch Rosmarin, Tränenweiden, Zypressen und das Grün des Jägers, nach dem die treulose Angebetete Ausschau hält. Es wird klar, die Metaphern, die Schubert in der Natur sucht und findet, sind keineswegs nur positiv konnotiert. Was gestern noch Versprechen war und hoffen ließ, steht heute für Unglück und Verderben. Die Natur, die Schubert auf seinen Ausflügen und Reisen kennenlernt, ist idyllisch und bedrohlich zugleich, mit allen denkbaren Schattierungen dazwischen. Und Schubert ist das sehr wohl bewusst. Anton Ottenwald in einem Brief an Joseph von Spaun. Wie er, also Schubert, von der Kunst sprach, von Poesie, von seiner Jugend, von Freunden und anderen bedeutenden Menschen, vom Verhältnis des Ideals zum Leben und dergleichen. Ich musste immer mehr erstaunen über diesen Geist, dem man nachsagte, seine Kunstleistung sei so unbewusst, ihm selbst oft kaum offenbar und verständlich. Betrachten wir diese Kunstleistung einmal näher. Ende Mai 1825, kurz bevor er mit Vogel zu seiner dritten und längsten Reise aufbricht, vollendet Schubert seine 16. Klaviersonate, die Sonate in A-Moll, Deutschverzeichnis 845. Ein Jahr später veröffentlicht er sie, nennt sie Grande Sonate und widmet sie Erzherzog Rudolf, demjenigen also, dem Beethoven seine Missa Solemnis zugeeignet hatte. Deutlicher geht's nicht. Neue Wege will Schubert beschreiten und er beschreitet sie mit Macht. Beethoven ist dafür nur ein Signal. Hören Sie das Scherzo aus dieser A-Moll-Sonate, das in Konzertführern gerne als Geniestreich gefeiert wird, als eine leichtfüßige Elfenmusik, die Weber und Mendelssohn vorausahnen lässt. Ein Blick in die Noten zeigt alles andere als das. Dieser Satz ist ein einziges jähes Zucken, motivisch in seinen Jagdhorn rufen, nein, Jagdhorn stößen, harmonisch im Verzicht auf fast alle modulatorischen Übergänge und dynamisch im krassen Wechsel zwischen Forte und Piano. Es spielt Paul Badura Skoda. Thank you. So klingt Schubert im Frühjahr 1825, zutiefst zerrissen, zerrissen zwischen dieser Zerrissenheit und dem Wunsch nach Harmonie, als sträubte er sich gegen die eigene Modernität und Fortschrittlichkeit. Das war das Scherzo, der dritte Satz aus der Klaviersonate in A-Moll, Deutschverzeichnis 845. Es spielte Paul Badura Skoda. 3 Monate später ist er in Gastein, hat auf der Reise Berge, Seen, viel Natur erlebt und schreibt wieder eine Klaviersonate, die sogenannte Gasteiner Sonate in D-Dur, Deutschverzeichnis 850. Kann man schon von der A-Moll-Sonate sagen, dass ihr Scherzo sozusagen draußen spielt, unter freiem Himmel, gejagt wird nun einmal nicht drinnen, so wirkt das Scherzo der D-Dur-Sonate, als risse es Wolken auf und gäbe den Blick frei. Auf eine heroische Landschaft, auf die Unmöglichkeit, sich einer solchen Landschaft hinzugeben, ohne sich zu verlieren. Nicht von ungefähr zieht im Trio ein Wiener Walzer oder Ländler vorüber. Der Rest ist eine musikalische Patt-Situation zwischen besänftigendem Geschehen lassen wollen und punktiertem Vorwärtsdrängen. Thank you. Eine Musik, die keine Entwicklung kennt, und das ist das Rätselhafte, das Bestrickende an ihr. Paul Badura Skoda mit dem Scherzo aus Schuberts D-Dur Klaviersonate, Deutschverzeichnis 850. Diese Sonate wird gerne als eine Art Reisebericht verstanden über Schuberts Fahrt von Salzburg nach Gastein. Die Route führt ihn über Hallein, Golling, den Pass Lueck und Werfen am Hochkönig. Über schreckliche, riesenhafte, schwarze Berge und entsetzliche Schluchten, so notiert Schubert. Das Hochgebirge flößt dem Komponisten Respekt ein. Ja, es macht ihm Angst. Fast bang schreibt er Ende Juli auf dieser Fahrt an die Eltern zu Hause nach Wien. Ferdinand, dem Bruder, scheint es nicht gut zu gehen. Schubert schreibt: Könnte er, Ferdinand, nur einmal diese göttlichen Berge und Seen schauen, deren Anblick uns zu erdrücken oder zu verschlingen droht. Er würde das winzige Menschenleben nicht so sehr lieben, als dass er es nicht für ein großes Glück halten sollte, der unbegreiflichen Kraft der Erde zu neuem Leben wieder anvertraut zu werden. Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore mit »Das Heimweh«. ängstlich horcht er. Ihm deucht, er hör das Muhen der Kühe vom nahen Gehölz. Und hoch von den Alpen herunter, Glöcklein klinge, ihm deucht, er hör. Zum Widerhall auf, jaut Melodie des Alplatz. Immer tönt es ihm nach. Der lachenden ebenen Anmut nicht, er flieht der Stadt einer hängenden Mauer einsam und schaut auf einen vom Hügel die heimischen Berge. Ach, es zieht ihn dahin, es zieht ihn dahin, bis unwiderstehlicher Sinn. Es zieht ihn dahin, es zieht ihn dahin, bis unwiderstehlicher Sehnsucht. Ach, es zieht ihn dahin, es zieht ihn dahin, mit unwiderstehlicher Sehnsucht. Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore 1969. Heimwehlieder von Schubert gibt es mehrere. Dieses hier folgt einem Heldengedicht von Johann Ladislaus von Pürker in 12 Strophen und beschreibt die Sehnsüchte eines Gebirgsmenschen in der Ebene. Balladesk mit grauen Tönen für die Gegenwart und in gaukelnden Erinnerungen macht Schubert der Flachländer sich diese Sehnsucht zu eigen. Er komponiert das Lied ebenfalls in Gastein im August 1825 und der Textdichter ist interessant. Pürker nämlich ist Patriarch, also Erzbischof von Venedig. Ihm hat Schubert bereits 1821 ein Liederheft gewidmet, sein Opus 4. Der Hintergedanke dabei: Widmungen an wohlhabende Persönlichkeiten bringen Geld. 12 Dukaten lässt Pürker damals springen, was nicht wenig ist. Woher Schubert diese Geschäftstüchtigkeit hat? Von Vogel, seinem Sänger und späteren Reisebegleiter, der dem jungen, mittellosen Kollegen auf diese Weise unter die Arme zu greifen versucht. Ganz weltfremd ist Schubert also nicht. Auch das folgende Lied entsteht in Gastein auf einen Text von Ernst Schulze. Über 3 Monate lang sind Vogel und Schubert nun schon unterwegs. Es ist Anfang September, langsam wird es Herbst und man denkt an die Rückreise nach Wien mit gemischten Gefühlen. Auf der Brugg. ich trabe, sondern Ruh und Rast, mein gutes Ross durch Nacht und Regen. Was scheust du dich vor Busch und Ast und strauchelst auf den wilden Wegen? Den taucht der Wald sich tief und ich da muss endlich sich erschließen. Und freundlich wird ein fernes Licht, und freundlich wird ein fernes Licht uns aus dem dunklen Tale grüßen. Wohl könnt ich über Berg und Feld auf deinem schlanken Rücken fliegen. Mich am bunten Spiel der Welt an holden Bildern mich vergnügen. Manch Auge lacht mir traulich zu und bei der Frieden, Liebe und Freude. Und dennoch heil ich ohne Ruh, und dennoch heil ich ohne Ruh zurück, zurück zu meinem Leide. Schon drei Tage war ich fern von ihr, die ewig mich gebunden. Drei Tage waren Sonn und Stern und Erd und Himmel mir verschwunden. Von Lust und Leiden, die mein Herz bei ihr bald halten, bald zerrissen, fühlt ich drei Tage nun in Schmerz und ach, die Freude musste ich missen. Und ach, die Freude muss ich missen. Weit sehen wir über Land und See zur fernen Flur den Vogel fliegen. Wie sollte denn die Liebe je in ihrem Pfade sich betrügen? Drum trabe mutig durch die Nacht und schwinden auch die dunklen Bahnen. Der Sehnsucht helles Auge wacht, der Sehnsucht helles Auge wacht und sicher führt mich süßes Ahnen. Der Sehnsucht helles Auge wacht, der Sehnsucht helles Auge wacht und sicher führt mich süßes Ahnen. Der Rhythmus galoppiert, der Reiter blickt gleichzeitig zurück und nach vorn. André Chouin und Daniel Heide mit einem Lied aus dem Reisesommer 1825 auf der Brugg. Der österreichische Musikwissenschaftler Gernot Gruber wirft in seinem Schubert-Buch die interessante Frage auf, was Schubert denn nun eigentlich gewesen sei: Naturschwärmer oder Landschaftsschwärmer? Gruber plädiert für den Landschaftsschwärmer und wenn man daraufhin Schuberts wenige Briefe und Reisebeschreibungen noch einmal liest, kommt man schnell zu dem Schluss, dass Gruber recht hat. Was den Komponisten anzieht und fasziniert, ist nicht die Natur, das Grün an sich im Gegensatz zum Städtischen, sonst hätte er sich beim Fürsten Esterhazy auf dem platten Land wohl nicht so schrecklich gelangweilt. Was Schubert anzieht, ist vor allem und immer wieder das liebliche, anmutige Voralpenland. Rund um Steyr im Oberösterreichischen, in Gmunden am Traunsee und auch von Salzburg aus. Mozart übrigens erwähnt er dort mit keinem Wort, anders als Michael Haydn, dessen Grab er besucht. Schubert, so scheint es, braucht Landschaften, in denen sein Blick schweifen und sich sanft brechen kann. Nicht am Hochgebirge, das ist ihm zu dramatisch, zu furchteinflößend, sondern an Hügeln, an Bergen in gemessener Entfernung. Dann ist er glücklich. Rund um seine Aufenthalte in Gmunden und Gastein beginnt Schubert auch an einer Sinfonie zu arbeiten, die die Forschung lange so genannt hat und für verschollen hielt. Seine Gmunden-Gasteiner Sinfonie. Die Vorstellung, Schubert feiere in einer emphatisch erlebten Sommerfrische den Durchbruch in einer Gattung, um die er schon lange ringt, diese Vorstellung war offenbar sehr verführerisch. Heute weiß man, dass es sich bei der Gmunden Gasteiner um die große C-Dur-Sinfonie handelt. Das Naturbildhafte, das ihre Musik prägt, das majestätische, erhabene Große, ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen. Und auch der grundsätzliche Optimismus dieser Sinfonie nicht, ihre himmlischen Längen, ein Optimismus, der bei Schubert selten ist. Er nimmt sich hier Zeit und gibt uns Zeit, als eröffnete die Natur ihm neue Räume und Dimensionen. Es gibt sie zwar auch hier, die katastrophischen Einschübe, die Trübungen, Warnungen und zwischenzeitlichen Irritationen, anders als in der Unvollendeten aber behält Schubert die Fäden in der Hand. Diesmal siegt bei ihm die Form. Dabei ist es nicht so leicht, diese Musik absolut sinfonisch zu hören und nicht programmatisch oder episch, als einen dicken Roman von Jean Paul in 4 Bänden, wie Robert Schumann vorschlug. Otto Klemperer und das Philharmonia Orchestra mit dem ersten Satz. Andante, allegro, ma non troppo. Thank you. Das Philharmonia Orchestra London unter Otto Klemperer in einer Aufnahme von 1960 mit dem Kopfsatz aus der großen C-Dur-Sinfonie Deutschverzeichnis 944, das letzte gefüllte Stück symphonischer Positivität, wie Adorno einmal schreibt. Diese Sinfonie wird mich auch nächsten Sonntag beschäftigen, wenn es in unserer Sendereihe über Franz Schubert um Schubert und Beethoven gehen soll. Den Zeitgenossen, das Vorbild, Fixstern, Nachbar, Konkurrent und Bruder im Geist zugleich. Mit keinem anderen Komponisten hat Schubert sich zeitlebens so intensiv auseinandergesetzt, und doch trennen den Jüngeren vom Älteren Welten. Grün ist alle Utopie, Schubert auf Landpartie, das war heute mein Thema. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und wünsche noch einen guten Sonntagabend allerseits.